Kaum ein Gebäude in Deutschland erzählt so viel deutsche Geschichte wie der Reichstag in Berlin. Am 9. November 1918 wurde dort die Deutsche Republik ausgerufen. Im Februar 1933 brannte er und wurde in der Folge des Zweiten Weltkriegs weiter beschädigt. Danach lag der Sandsteinkoloss im Niemandsland zwischen den feindlichen Weltsystemen. Und dann wurde er renoviert und umgestaltet und vom Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude verhüllt. Das war im Sommer 1995. Und am 8. September 1999 schließlich durften die Bundestagsabgeordneten den neu gestalteten Reichstag beziehen. An die allererste Debatte des Bundestags im neu gestalteten Reichstagsgebäude werden Berlin-Besucher heutzutage während der Sommermonate jeden Abend auf eindrucksvolle Weise direkt an der Spree sitzend erinnert. Bei der allabendlichen, wie es schön offiziell heißt, Film- und Lichtprojektion im Parlamentsviertel ist auch der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse von der SPD immer mit diesem Satz dabei. Zur ersten Sitzung des Deutschen Bundestages im umgebauten Reichstagsgebäude in Berlin begrüße ich Sie alle sehr, sehr herzlich. Es ist April 1999. Der Bundestag ist für die feierliche Schlüsselübergabe zu einer Extrasitzung vom Rhein an die Spree angereist. 4 Jahre lang hatte der Architekt Norman Foster das geschichtsträchtige Gemäuer zu einem modernen Parlamentsgebäude umgebaut. Der erste Praxistest fällt bei den Abgeordneten positiv aus. Durchaus bequem. Stühle sind etwas leicht rutschbarer als im alten Plenarsaal in Bonn, aber das soll nichts Symbolisches bedeuten. Sehr schön, es hat mir gut in dem Saal gefallen. Hat eine bessere Atmosphäre als das Bundestagsgebäude jetzt in Bonn. Und ich glaube, die Architektur ist gelungen. Am 8. September 1999 tagt der Bundestag dann zum ersten Mal regulär in Berlin. Die erste Debatte dreht sich rund um Frauenrechte. Einige der Rednerinnen haben offenkundig beste Laune und eine gute Portion rheinischen Frohsinn an die Spree rübergerettet. Die SPD-Politikerin Ulla Schmidt beispielsweise. Vielleicht ist es an der Schwelle zum neuen Jahrhundert auch Zeit, dass wir neben den Frauenministerinnen vielleicht einen Staatsminister für Männerfragen einrichten, der eine einzige Aufgabe hat, dass er wirklich die Emanzipation des Mannes, die zur Emanzipation der Frau gehört, voranbringt. Der damalige SWR-Hauptstadtkorrespondent Wolfgang Grossmann berichtet von erstaunlicher Normalität. Trotz hehrer Themen zur Arbeitspremiere benahmen sich die Abgeordneten wie immer. Die Sitzreihen nicht übermäßig gefüllt, viele Redner lesen vom Blatt ab. Die Mehrzahl der Abgeordneten bereitet wie immer in den Ausschüssen Gesetze vor. Und manch einer hat es möglicherweise gar nicht erst rechtzeitig ins Reichstagsgebäude geschafft. Der Tuttlinger CDU-Abgeordnete Volker Kauder etwa wütet damals schon in der ersten Sitzungswoche, weil die Fahrbereitschaft für die Parlamentarier nicht besonders pünktlich ist. Es funktioniert der ganze Betrieb, wie die Abgeordneten befördert werden, überhaupt nicht. Daneben müssen die Abgeordneten ständig Angaben machen, wo sie hinwollen. Es wird ein Bewegungsprofil erstellt. Jeder Datenschützer hätte seine tollste Freude an der ganzen Geschichte, wie das hier funktioniert. Vieles auf der preußischen Dauerbaustelle Berlin ist eben anders. Unter anderem auch die Vorstellungen der Parlamentsangestellten, wie Politiker zu arbeiten haben. Die frühere SPD-Abgeordnete Nicolette Kressel aus Rastatt wundert sich damals hörbar. Es fängt an bei so ganz einfachen Dingen, dass um 22 Uhr, wo wir häufiger doch noch mal arbeiten, auch der Pförtner hochkommt und sagt, jetzt wird hier zugemacht und es gehen alle raus. Und soweit ich gehört habe, sind dann noch alle 10 Abgeordneten, die da noch saßen, brav mit runtergegangen. Aber das kann natürlich auf Dauer so nicht gehen. Die Berliner selbst wiederum beobachten mit Interesse das frische Leben im Regierungsviertel und verbinden 10 Jahre nach der Wiedervereinigung mit den neuen Nachbarn durchaus auch Hoffnungen. Man kann da ruhig nur hoffen, dass wir weniger Arbeitslose in Berlin kriegen, weil ja doch mehr Leute gebraucht werden hier im Bundestag. Also hier in Berlin sind sie wirklich im Leben. Berlin wirkt auf die Abgeordneten, zumindest auf Rainer Arnold aus Nürtingen. Der SPD-Mann sieht Berlin auch im Rückblick als große Chance. Arnold war 1999 erst 1 Jahr Bundestagsabgeordneter und deshalb damals auch in Bonn noch nicht wirklich heimisch. Habe aber diese berüchtigte Käseglocke, die dort übers Parlamentsviertel gestülpt war, deutlich gespürt. Berlin war dagegen wirklich eine Befreiung, ein Parlament mitten im Leben dieser unglaublich vielfältigen Weltstadt, ein Gefühl im Reichstag Politik machen zu können. Da spürt man die Geschichte und damit auch die besondere Verantwortung des Mandates.